mein Fräulein, bitte hören Sie mal her. Sie sind doch sicherlich sehr einsam. Ich kenne das Land genau. Vielleicht fahren beide wir gemeinsam nach Italien, kleine Frau. Mein Fräulein, lernen Sie doch bitte Italienisch, denn diese Sprache ist doch gar nicht mal so schwer. Vielleicht fahren wir noch einmal beide nach Venedig und bis zum Lido, bis zum himmelblauen Meer. Io t'amo heißt, ich liebe dich, und Bacio ist ein Kuss. Und so gibt es noch vielerlei, was man noch so alles lernen muss. Mein Fräulein, lernen Sie doch bitte Italienisch, denn diese Sprache ist doch gar nicht mal so schwer. Vielleicht fahren wir noch einmal beide nach Venedig und bis zum Lido, bis zum himmelblauen Meer.